Hallo Hatti, hallo Klaus. Vielen Dank für die gruselige Folge Requiem. Die Geschichte, die sorgt schon für Gänsehaut und mir hat die Folge besonders gut gefallen, wegen den O-Tönen, die bringen da schon ganz gut Stimmung rein. Ich schicke euch einen Audiokommentar, weil ihr euch erstens über Audiokommentare freut, das weiß ich, und zweitens, weil ihr bei der Frage so ein bisschen ins Schwimmen gekommen seid, ob der Exorzismus explizit katholisch ist, beziehungsweise ob der von der katholischen Kirche in Anführungsstrichen erfunden wurde. Und ich glaube, in der Folge beantwortet ihr es letztlich mit Ja oder geht davon aus, dass das was Katholisches ist. Und da muss ich doch mal mit einem Augenzwinkern als Theologe freundlich dazwischengrätschen, auch als evangelischer Theologe. Die Antwort ist nämlich ganz klar Nein. Exorzismus bedeutet ja wörtlich sowas wie hinausbeschwören und bezieht sich auf die Austreibung von bösen Geistern. Und da böse Geister und Dämonen und solche Dinge schon immer auch Teil der Weltanschauung von Menschen waren, insbesondere auch im alten Orient zum Beispiel, da ist es auch wenig verwunderlich, dass man da auch schon solche Praktiken durchgeführt hat. Exorzismen sind also viel, viel älter als die katholische Kirche und waren und beziehungsweise sind auch in vielen Religionen heute noch gängige Praxis. Spontan habe ich einen Hinweis darauf gefunden, dass schon 700 vor Christus solche Exorzismen durchgeführt wurden und das ist bestimmt, würde ich vermuten, noch viel älter. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter recherchiert. Heute wird es vor allem natürlich noch in solchen Naturreligionen im schamanistischen Bereich durchgeführt, aber auch, wie er ja richtig sagt, in der katholischen Kirche. Auch aber zum Beispiel im Islam, da gibt es sowas auch, im Hinduismus und auch im charismatischen Christentum, also evangelisch-charismatisches Christentum, wo das auch mit solchen Gebeten und Handauflegungen und noch vielen Dingen mehr praktiziert wird. Und noch ein kleiner Hinweis, ich selbst sehe das extrem kritisch mit solchen Exorzismen, das sage ich mal vorweg. Ich warne jedoch davor, das sich allzu sehr so vorzustellen wie in diversen Filmen. Also gerade bei Der Exorzist oder Requiem, wo ihr auch mehrfach drauf Bezug nehmt, da wird gerne übertrieben. Und es soll natürlich auch in so einem Film eine Horrorstimmung rüberkommen und das Ganze möglichst krass dargestellt werden. Und es ist auch in manchen Situationen krass. Wie gesagt, ich bin da sehr kritisch gegenüber und ich sehe das sehr, sehr skeptisch. Und man muss da sehr aufpassen. Aber man muss auch in die andere Richtung aufpassen. Das entspricht selten der Realität, was da gezeigt wird. Und das läuft in der Realität, auch wenn ich das nicht konkret weiß, aber ich würde doch stark vermuten, dass es in der Realität oft anders läuft und selten so wie in den Filmen. Ja, genug geklugscheißt, macht weiter so. Bis bald, euer Fabian. The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Die Folge 32. Ja, das war ein Audiokommentar, den ihr gehört habt am Anfang dieser Folge. Und zwar von dem Fabian vom Sektor-Podcast. Hatti, das ist eine schöne Sache, wenn es so Audiokommentare gibt, oder? Ja, immer eine schöne Sache. Wir müssen ja auch erstmal Entschuldigung sagen, weil das ist ja ein Audiokommentar zur vorletzten Folge gewesen, zum Exorzismus. Und beim letzten Mal haben wir ihn eigentlich total vergessen. Aber ich finde es halt auch sehr schön, dass da Leute draußen sind, die dann doch ein bisschen mehr Ahnung haben als wir und so ein bisschen die Katholiken in Schutz genommen haben, weil wir haben ja mehr oder weniger, er hat es ja auch im Kommentar gesagt, naja, das muss irgendwas Katholisches sein, aber dem ist ja nicht so. Er hat es ja gesagt, evangelisch, sogar Moslems und ich finde das super. Ich meine, auch wir sind nicht die allwissenden Leute und es ist natürlich auch schön, wenn man dann so schöne Audiokommentare kriegt. Also gerne mehr davon. Ja, der Mann ist halt vom Fach. als studierter Theologe. Ja, ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Aber hätte man draufkommen können, das ist klar, diese ganzen Naturreligionen, die haben natürlich auch da so ihre Sachen gehabt und gut, das ist schön, dass wir das so bekommen haben. Und vor allem, es ist interessant, dass sich gerade auch diese Folge, dieses Requiem, so doch durch die letzten zwei Folgen dann immer noch so durchzieht dann irgendwo. Also ich habe auch hier und da noch ein kleines Kommentar per Telegram gekriegt. Und das ist was offensichtlich unsere Hörer und Hörerinnen doch auch mitbewegt hat, was da passiert ist. Also das ist schön, wenn sowas passiert. Das passt. Man kann ja auch sagen, der Audiokommentar passt ja auch schon eigentlich heute zu dem Fall von heute auch. Es kommt nämlich irgendwann mal die Passage, wie wir ausgearbeitet haben, dass man unserem Serienmörder heute auch sagt, er wäre vom Teufel besessen. Das stimmt, ja, wir haben es wieder drin, ja. Wobei man bei ihm keinen Exorzismus durchgeführt hat, aber deswegen passt das mit dem Kommentar. Und ich sage immer wieder, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Audiokommentare und wir freuen uns über iTunes-Rezensionen. Die haben wir nämlich beim letzten Mal auch vergessen. Es gab zwei iTunes-Rezensionen, die wir vergessen haben oder die unmittelbar vorher da waren. Ich glaube, hilf mir, am 18. hatten wir die letzte Aufnahme. Das kann sein, ja. Warte, ich gucke gerade mal, das war der, am 16. Juni. Am 16. Juni. Dann müsste ich mal da gucken davor, dann sind das schon, warte. Ach ja, genau, vom Biesenwich am 10.6. Ein Verbrechen, diesen Podcast nicht zu hören. Diese beiden angenehmen Stimmen, Klaus und Hatti, machen diesen Podcast zu etwas Besonderem. Mysteriöse Kriminalfälle, spannend erzählt, sehr viele Recherche dabei und immer unterhaltsam. Auch oder gerade wegen des Blickes auf die teilweise verstörende Psyche dieser Täter. Ja, da werdet ihr heute euren Spaß haben. Ein Besuch auf der Face of Death Seite lohnt sich immer. Macht bitte weiter so. Danke für diesen bemerkenswerten Podcast. Das war der Wiesenmichi. Das war am 10.6. Aufgenommen haben wir am 17.6. Das heißt, am 14.6. kam dann noch vom Drunken Hero. Super spannend, interessantes Konzept, das die beiden auf die Beine gestellt haben. Ich höre begierig jede neue Folge und warte immer sehnsüchtig auf mehr. So, und dann... Boah, ja, super. Und dann kamen ganz, ganz viele iTunes-Rezensionen, die, wo wir schon mal jetzt ganz, ganz dolle Danke sagen. Und wir gehen mal davon aus, es werden noch mehr bis nächste Woche, weil ihr erinnert euch, wir haben ja aufgerufen, schreibt uns eine iTunes-Rezension nach der letzten Folge. Also alles, was nach dem 17. dann kam, das war dann der 18., wandert dann nächste Woche in Klaus seinen Totenschädel zum Würfeln. Die werden wir natürlich alle nicht vorlesen. Also wer die iTunes-Rezension vorlesen möchte, sich durchlesen möchte, kann natürlich auf iTunes gehen. Eine iTunes-Rezension werden wir mit Sicherheit vorlesen. Da hatten nämlich beide so ein bisschen Pipi in den Augen. Die wird auch ein bisschen länger sein. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Und ja, die anderen könnt ihr euch dann so durchlesen. Und wenn wir jetzt mit der Problematik von der Problematik sprechen, hat ja der eine oder andere gesagt, ich habe kein iTunes oder ich möchte mir das nicht auf meinen Windows-Rechner installieren oder die Linux-Nutzer sind völlig außen vor. Ja, das ist richtig, das sehen wir auch so ein. Aber wir haben, glaube ich, schon 8 oder 9 Rezensionen bekommen, die an der Verlosung teilnehmen. Das Ganze läuft noch bis nächste Woche. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere sich noch dazu durchringt, eine Rezension zu schreiben. Apple-User, Windows-Nutzer und die Leute, die sagen, ich kann da gar nicht dran teilnehmen, die werden in naher Zukunft gleich zweimal die Möglichkeit haben, an der Verlosung teilzunehmen. Wie und was wir da genau machen, weiß ich nicht, aber Klaus kann ja mal so ein bisschen drumrum kreisen. Ich kreise ganz einfach drumrum. Ich sag mal so, für die weiteren Verlosungen, die wir geplant haben und die wir hier mit der sogenannten Schattenredaktion noch abgesprochen haben, werdet ihr kein iTunes brauchen. Ich sage es mal so, ich glaube, das trifft die Sache am besten und lasst euch überraschen. Also es kriegt jeder eine Chance und iTunes war der erste Wurf und ja, also nicht böse sein und nicht da irgendwie da Ne, das wird schon, wird alles gut. Ja, ist klar. Also Podcaster betteln immer um iTunes-Rezension. Ja, ja, sicherlich ist das so ein Apple-eigenes Ding, aber iTunes ist natürlich immer so das, was die Podcaster vorne treibt. Das ist nun mal ein Apple-Produkt. Wir können es ja nicht ändern und wir wollten halt ein paar iTunes-Rezensionen haben. Wir haben jetzt 40 oder so, also das ist ja lange noch nicht erwähnenswert, aber in einem Jahr 40 Rezensionen finde ich schon ziemlich cool. Ja, das, wie gesagt, das ist ja der erste Wurf und ja, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Also da kommt jeder Zug. Dafür sind wir lang genug dabei, um das richtig zu machen. Also wir können ja, eine Sache können wir nochmal spoilern. Es gibt, also ich habe drei Tassen hier stehen. Ich habe sie bestellt, sie waren zwei Tage später da. Also eine ist diese iTunes-Geschichte, dann wird es eine Verlosung von mir und Klaus geben. Da kann jeder dran teilnehmen. Definitiv. Ja. Denke ich einfach mal. Ja, so wie der Plan ist, kann jeder mitmachen. Eigentlich ja. Und dann wird es noch eine Verlosung geben in naher Zukunft über unseren Partner. Das ist Radio ISN oder ISN, wo ja jeden Samstagabend um 22 Uhr unser Podcast läuft. Die werden auch eine Tasse von mir bekommen oder die machen eine Verlosung. Wie das genau laufen wird, da sprechen wir dann noch mit denen. Das wissen wir noch gar nicht. Die müssen dann ja auch ein bisschen Werbung im Radio machen. Das kostet euch dann auch kein Geld, ihr braucht auch kein iTunes, ihr braucht nur einen Browser, ihr könnt das dann da auch hören, wie das funktioniert. Also auch das ist dann sehr, sehr einfach. Hat einfach auch den Hintergrund, dass die halt auch ein paar Hörer kriegen. Also weil eine Hand wäscht die andere. Also und da haben wir uns halt überlegt, irgendwie müssen wir denen ja auch mal unter die Arme greifen, weil Internetradios gibt's so viele und sie geben uns die Möglichkeit, dass unser Podcast dort ausgestrahlt wird. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir auch ein bisschen was für die. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, dass es auch irgendwann in naher Zukunft dann eine Folge geben wird, die exklusiv nur für das Internetradio ist. Die wird es nicht online geben. Die wird es nur an einem Samstagabend um 22 Uhr dann dort geben. Wobei wir wahrscheinlich der Meinung sind, also wir haben da schon so das ein oder andere Ding ausgegraben. Es könnte sein, dass das zwei Samstage werden. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Da müssen wir mit den Leuten mal persönlich sprechen. Mal gucken, wie wir die kontaktieren, ob wir telefonieren oder skypen oder wir wissen es noch nicht. Aber da kommt noch was. Ja, es bewegt sich halt einiges und das ist ja auch schön, wenn so ein Podcast auch lebt und vorwärts geht. Ne, dasselbe sehen wir auf Twitter, da sag ich heute mal vielen Dank für was auf Twitter so alles passiert und ja, ich denke, von meiner Seite aus könnten wir eigentlich an der Stelle heute mal sehr zügig mit dem neuen Fall einfach einsteigen, oder? Ganz genau. Ich nehme noch ganz schnell Facebook mit rein. Also seit der letzten Folge sind 20 neue Likes gekommen auf der Facebook-Seite. Das war ja so der Grund, warum es die Verlosung gibt. 100 Likes, Verlosung. Ja, und dafür sagen wir natürlich auch Danke. Und wie Klaus schon sagt, steigen wir in den Fall hinein. Ich habe mir also diesmal, also als Vorwort, manchmal schreiben wir so ein Vorwort, habe ich mir keins genommen. Ich könnte mir ja das Skript, ich sag mal, die Shownotes nehmen, die ich geschrieben habe. Es geht um Joachim Kroll, das werdet ihr in der Überschrift gelesen haben. Der ist also mindestens genauso bekannt wie Jürgen Bartsch und wird auch stellenweise in den Medien als die Bestie vom Rhein oder so ähnlich bezeichnet. Und man sagt ihm auch nach, er war brutaler und widerlicher als Jürgen Bartsch. Und also wie ich mir das Skript durchgelesen habe, was Klaus da ausgearbeitet hat, habe ich so gedacht, so, was ist euer Problem? Ja, es ist ein Serienmörder. Es fängt einfach eigentlich so ganz leicht an. Also der geht nicht gleich ins Volle. Also, aber dann wird es doch richtig widerlich und grauenhaft. Wir müssten mal so einen Teaser haben, so Achtung, Achtung, wer kleine Kinder hat und schwache Nerven hat, sollte, glaube ich, an dieser Stelle abschalten. Es wird heute sehr, sehr makaber. Und ja, bevor ich hier noch mich weiter hineinsteigere, denke ich, hören wir doch einfach mal in den Fall hinein. Ja, Joachim Kroll sagte 1976 in einer Vernehmung, dass er 20, ja vielleicht sogar 30 Menschen getötet habe. Und nicht nur die 12, die wir ihm sicher zuordnen konnten. Ich glaube das bis heute. Der Mann, der das sagt, ist Bernd Jäger. Der Kriminalhauptkommissar saß dem Menschenfresser von Duisburg, wie die Boulevardpresse den Serienmörder damals nannte, 3 Monate lang am Stück gegenüber. Tag für Tag versuchte er und seine Kollegen in Verhören herauszufinden, wie viele Opfer dieser auf den ersten Blick so unscheinbare und schweigsame Mann nun wirklich ermordet hatte. Tja, das ist ja schon mal starker Tobak. Da steigen wir heute mal gleich richtig ein, ja. Ja, aber wir fangen ja immer sehr, sehr seicht an und betrachten ja in der Regel die Patienten, hätte ich bald gesagt, oder die kranken Leute, die Mörder, die Serienmörder. Ja, und wir gucken uns heute mal Joachim Kroll an. Joachim Georg Kroll wurde am 17. April 1933 in Hindenburg, Sabreze, 90 Kilometer nordwestlich von Krakau geboren, also Polen, als 6. von 8 Kindern eines oberschlesischen Bergmannes. Als dieser nicht mehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückkam, zog die Mutter mit den Kindern 1947 ins Ruhrgebiet, wo sie Anfang 1955 starb. 2 oder 3 Jahre später kam Joachim Kroll nach Duisburg, wo er zunächst als Toilettenreiniger bei Mannesmann arbeitete. Später fand er eine Stelle als Wärter einer Waschkaue der August-Thyssen-Hütte in Duisburg-Burghausen. Kroll galt bei seinen Arbeitskollegen als unscheinbar und verschroben. Ja, und er war als Kind halt auch so, dass er so stets so als Schwächling galt, ne? Und vor allem vielleicht für Kinder dann noch schlimmer als Bettnässer. Also es ist erwiesen, Kroll war da von diesem Bettnässen betroffen. Und bei einem Test nach seiner Festnahme hat man bei ihm einen Intelligenzquotienten von 76 festgestellt. Er begann früh, sich an geschlachteten Tieren zu vergehen. Bei einem Schlachter lernte Kroll, wie man Kühe und Schweine tötet. Dabei spürte der Spätpubertierende erste sexuelle Regungen. Nur beim Abstechen und beim Ausweiden von Tieren kam Kroll zum Orgasmus. Später trieb er Sodomie in den Stallungen des Bauern. 1955, als er nach Bottrop bei seinem Stiefvater wieder eingezogen ist, begann er zu morden. Auslöser war vermutlich unter anderem der Tod der Mutter. Ja, und in der Nähe von Duisburg bewohnte Kroll eine sogenannte Junggesellenwohnung. Das war damals wohl so gang und gäbe. Also ich weiß, mein Opa hat auch mal in so einer Junggesellenwohnung gewohnt. Das war, also man nannte es Männerwohnheim. Ja, die war mit elektrischen Geräten bis unter das Dach vollgestellt. 4 Fernseher, 3 Tonbänder, 3 Radios waren halt in dem ganzen Raum, sowie aufblasbare Sexpuppen, welche er häufig beim Masturbieren am Hals würgte. Also er hatte da schon seine Fantasien, so irgendwie, ich muss die jetzt würgen. Er war nämlich zu schüchtern und ängstlich, sich mit Frauen zu treffen und mit denen eine sexuelle Beziehung einzugehen. Und im Alter von 22 Jahren begann er dann auf einmal Mädchen zu vergewaltigen und anschließend sie zu töten. Während der darauffolgenden 20 Jahre nahmen seine Morde so große Ausnahme, also 20 Jahre Serienmörder unentdeckt, das muss man sich mal überlegen, dass er sich selbst über die Zahl seiner Opfer gar nicht mehr bewusst war. Also ich meine, er sagte 20 oder 30, das wären ja jedes Jahr, ich sag jetzt mal, nur 1 oder 2. Das ist ja auch nicht viel, aber 20 Jahre so unentdeckt zu bleiben, das war schon ein Zitat oder eine Information, wo ich gedacht habe, meine Güte. Ja, aus einer Laune heraus versuchte sich Kroll in den 60er Jahren im Kannibalismus, das kam nämlich auch noch dazu, also nicht nur sexuell befriedigen und ermorden, jetzt kommen wir nämlich zu der Nummer, wo ich gesagt habe, also es ist besser nicht mehr zuzuhören. Das hat ihm so gefallen und das hat er dann einfach weiter praktiziert und ja, besonders zarten Opfern ist er aufgelauert, um seine Einkaufskosten möglichst gering zu halten. Also das fand ich also auch, Einkaufskosten gering zu halten, da suche ich mir mal eben zarte Opfer. Also das war auch so eine Aussage, wo ich gedacht habe, so, hallo? Jo, das ist ein Originalzitat aus den Verhören. Er hat das genauso zu Protokoll gegeben. Das mit den Einkaufskosten. Also das war so auf seinem Plan, dass er das so in seinem Budgetierung, die er wohl hatte, so für den Monat mit eingerechnet hat. Also das klingt jetzt, ich weiß, das klingt jetzt unheimlich makaber, aber er hat es genauso gesagt. Er musste halt nie Fleisch kaufen, weil das hat er sich auf andere Weise besorgt. Ja. Heute ist halt wieder mal Face of Death, hätte ich beinahe gesagt, die harte Tour. Ja, und ja, das werden wir auch jetzt sehen, wenn wir nämlich Folgendes machen und uns mal die Morde und die Opfer anschauen, was Kroll in seinem Leben so an Missetaten begangen hat. Wir fangen an beim 8. Februar 1955. Krolls erstes Opfer war die 19 Jahre alte Irmgard Strehl, die er im Februar 1955 in einer Scheune nahe Wahlstede vergewaltigte und danach tötete und ihren Körper verstümmelt. 1956 traf er auf Erika Schuletter, die war damals 12 Jahre alt, vergewaltigt und erwürgt in Kirchhell, das ist heute ein Teil von Bottrop. Ja, am 16. Juni 1959, dann also 3 Jahre später, Clara Jesmer, 24 Jahre, die wurde in den Wäldern bei Rheinhausen ermordet. Ein Unschuldiger wurde deswegen verhaftet und hat sich deshalb im Gefängnis erhängt. Also ihr seht schon, wir sind jetzt 24, 19, 12, also das Alter hat ihn überhaupt nicht gestört. Also es war in den Anfangsjahren, so nenne ich es mal, zwischen 12 und 24 und ja, wir kommen also auch noch zu ganz anderen Altersstufen. Wir kommen jetzt ins Jahr 1959 nochmal, das war nämlich gleich einen Monat später, am 26. Juli, Manuela Knoth, 16 Jahre, wurde vergewaltigt und erwürgt im Stadtpark von Essen. Und jetzt geht dieser Kannibalismus das erste Mal los. Aus ihrer Hüfte und ihrem Gesäß wurden Streifen von Fleisch geschnitten. Informationen hierzu, ob sie gegessen worden sind oder gekocht worden sind, gibt es noch nicht, aber da kommen wir später zu und ich denke mal, Klaus kann ja mal 3 Jahre später einsteigen zum nächsten Opfer. Das wäre am 23. April 1962. Da fiel Kroll in Rees, das ist nahe Walsum, die 13-jährige Petra Giese an und sie fiel ihm somit zum Opfer. Diesmal war es so, dass er beide Gesäßbacken wie auch den linken Unterarm und die linke Hand abtrennte. Auch in dem Fall ist es so, und das werden wir noch 2-3 Mal, glaube ich, hören, dass ein Unschuldiger später verhaftet wurde und sogar verurteilt wurde. Dieser Mann, da habe ich leider die Namen nicht rausfinden können, wer das ist, aber der hat zum Beispiel 3 Jahre dafür im Gefängnis gesessen, bis man dann festgestellt hat, dass dies doch nicht haltbar ist, was man ihm vorgeworfen hat. Am 4. Juni 1962 haben wir Monika Tafel, 13 Jahre, ermordet in Walsum, das ist auch bei Duisburg. Suchmannschaften fanden die Leiche des Mädchens in einem nahegelegenen Kornfeld. Auch aus ihrem Gesäß waren Streifen von Fleisch geschnitten worden. Ein Unschuldiger wurde auch diesmal verhaftet und wieder entlassen. Der Hass der Nachbarschaft des vermeintlichen Mörders und Kinderschänders trieben ihn im Oktober 1962 in den Selbstmord. Ja. Tja. Das sind so Sachen, wo ich dann sage, also 2, 3, 4 Mal wurden falsche Leute verhaftet, sind da auch wieder Ermittlungspannen gelaufen. Ich weiß nicht, hast du da noch mehr Informationen, warum das da immer so schnell zu einem Täter geführt hat, der es dann doch nicht war? Ja, das habe ich halt nicht richtig rausfinden können, wie das passiert ist. Also die haben irgendwie dann... Ja, irgendwen festgenommen, habe ich so das Gefühl. Das ist leider so, dass ich das nicht genau weiß. Es gibt zwar eine Doku auf Englisch, die wir verlinken werden. Die hast du dir ja wahrscheinlich angeguckt. Ich bin ja nicht, also nicht so der Mensch, der sich das alles versteht, aber es gibt wohl auch ein Buch. Wie heißt es? Ich musste sie kaputt machen. Oh, warte, das ist, das ist ganz unten im Skript, ja. Warte. Ich muss sie kaputt machen, genau, von Stefan Habort. Da werden wir später vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, ja? Ja, gut, das wird. Das ist halt, das ist eine Biografie über den Kroll. Na gut, vielleicht stehen da ja auch mehr Informationen drin. Ja. Also es steht ja auch nicht alles im Netz. Also ich meine, wir lesen ja auch nicht zu jedem Fall ein Buch, weil. Nee, und ich konnte dir so, Amazon sagt, wird dieses Wochenende geliefert. Ach, hast du bestellt? Ja, klar. Das, okay. Das kommt hier mit in die Sammlung. Ah, ja. Okay. Also, ja. In die Sammlung der Leichen kommen dann unsere nächsten Opfer. Am 22. August 1965, da war dann auch das erste Mal ein Mann mit im Spiel und ich glaube auch das einzige Mal, was wir zumindest recherchiert haben. Ein Mann und eine Frau wurden im Großraum Duisburg attackiert. Der Mann starb an Messerstichen. Im Großraum Duisburg überraschte er ein junges Liebespaar in ihrem Auto, indem er einen Reifen aufschlitzte und danach Hermann Schmitz niederstach, als dieser den Wagen verlassen hat, um nachzusehen, wo das Geräusch herkam. Also Reifen zerstochen, das hört man ja irgendwie. Der Freundin ist es dann schließlich gelungen, mit ihrem schwer verletzten Freund im Auto zu flüchten. Trotz sofort alarmierter Polizei war der Täter nicht mehr auffindbar. Der Mann verblutete in den Armen seiner Freundin. Wie das vonstatten gegangen ist und wie das passiert ist, kann ich mir also unwahrscheinlich schwer vorstellen. Also da wird der Reifen zerstochen, das heißt, das Auto ist ja gar nicht mehr richtig fahrtüchtig. Und dann kommt da einer und sticht meinen Freund nieder und den packe ich mir noch ins Auto oder der liegt im Auto und dann fahre ich noch los. Also, da habe ich gedacht, da hast du aber verdammt Schwein gehabt, Mädchen. Ja, die muss quasi auf den Felgen Richtung Krankenhaus gefahren sein. Und ich kann mir das aber vorstellen, wenn du deinen Herzallerliebsten da blutend im Arm hast. Ich glaube, da ist dir das mal gerade mal egal, ob du jetzt das auf sowieso, der Felge fährst oder nicht. Und das gibt's, glaube ich, dieser Fall ist auch in der Wikipedia noch nachzulesen. Da steht sogar, es war ein VW Käfer und gibt noch ein paar Informationen. Und ja, also die muss auch schon relativ tough gewesen sein, die Frau, ne? Das muss ich schon sagen. Also die muss ja dann ihn irgendwie reingezogen haben ins Auto und dann anlassen und aufs Gas, ne? Also das ist schon, hat schon was von Kino, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Ja. Ja. Dann machen wir mal weiter. Am 13. September 1966, da trifft es die Ursula Rolling im Försterbuschpark nähe Mahl. Sie wurde erwürgt und ihr Freund beging damals Selbstmord, nachdem man auch ihn fälschlicherweise verdächtigt hatte. Das ist was uns durch diesen Fall begleitet und was wir, glaube ich, auch so noch nicht gehabt haben, dass diese Morde passieren und ganz oft jemand anders in den Fokus der Ermittlungen gerät. Und so traurig das ist, dass viele auch wirklich keinen Ausweg mehr gesehen haben, wie sie da wieder rauskommen. Und dann machen wir weiter. Am 22. Dezember 1966, da trifft es das erste wirklich kleine Kind, Ilona Hake, 5 Jahre in Wuppertal, wurde vergewaltigt und in einem See ertränkt. Bei ihr waren auch Teile des Gesäßes sowie der Schulter entfernt worden. Ja, du hast ja gerade gesagt, also dass die Leute sich dann umgebracht haben, stellenweise. Klar, das ist immer so, du bist erst schuldig, wenn man dir die Schuld nachweisen kann, aber wenn du, ja, ich sag mal, als Frauenvergewaltiger, als Kinderschänder verurteilt bist und bist dann, wirst freigelassen, weil es ein Irrtum war. Ja, aber die Menschen sind dann halt immer sehr leichtgläubig und du wirst halt sehr, sehr schnell verurteilt und wirst dann halt wahrscheinlich dann halt auch genau in diese Schiene getrieben, dass du keinen Ausweg mehr weißt. Und ja, das wird halt damals so gewesen sein. Und 5 Jahre, das finde ich schon also ziemlich heftig. Und ein 5-jähriges Kind zu vergewaltigen, dann das Gesäß abzutrennen und die Schultern rauszutrennen, das ist ja schon, hat schon was mit Schlachten zu tun. Und ich kann schon vorwarnen, es ist nicht mit 5 Jahren nicht mal das jüngste Opfer, was wir hier noch nachher in der Liste haben. Genau. Kroll ist 1967 nach Grafenhausen gezogen und hat sich dort mit den Kindern in der Umgebung angefreundet, von denen er schon bald darauf Onkel genannt wurde. Und seine Glückssträhne, so wie es geschrieben steht, dem war kein Ende zu sehen. Eines Nachmittags nämlich lockte er die damals 10-jährige Gabriele Püttmann unter dem Vorwand, ihr ein Hasen zeigen zu wollen, auf ein nahegelegenes Feld. Dort schoss er in der Hoffnung, das Mädchen würde dadurch sexuell erregt werden, obszöne Fotos von ihr. Also hat also Nacktbilder wohl gemacht oder ähnliches. Und dann hat er versucht, das Kind an der Gurgel zu packen und das hat sich dann losgerissen und lief davon, worauf Kroll dann Grafenhausen noch am selben Tag fluchtartig verlassen hat, um so, ja, dummen Fragen der Polizei zu entgehen. Genau, und da gibt es ein Interview mit der damals betroffenen Gabriele Püttmann und die erzählt uns Folgendes. Er sprach so leise und ich habe dann gesagt, lass mich in Ruhe, dann geben dir meine Eltern ganz viel Geld. So erinnert sich Gabriele Püttmann. Aber Kroll versuchte, sie zu erwürgen. Und der hat so schmutzige Hände gehabt, sagt sie dann. Die waren so grob. Weil sich aufgrund des Schichtwechsels in der nahegelegenen Zeche ein paar der Kumpels näherten, ließ Kroll dann von seinem bewusstlosen Opfer ab. Auch Gabis Mutter, Margarete Püttmann, erinnert sich noch, wie heute, sagt sie. Ihr Hals wies lauter Würgemale auf, das Gesicht war ganz grün und sie war völlig zerstört. Das heißt, Gabriele Püttmann hat insofern Glück gehabt, dass sie entkommen konnte. Aber ich glaube, das ist auch eine prägende Erfahrung. Und so wie ich das weitergelesen habe, ist sie da nicht wirklich drüber hinweggekommen, arbeitet zurzeit in einer Betreuungseinrichtung für Kindern, denen Gewalt angetan wurde. Also die lebt noch und hat halt quasi ihre Erfahrung insofern eigentlich positiv genutzt, dass sie sagt, ich will Kindern helfen, denen Ähnliches passiert. Ja. Ja, ich meine, wir reden von 50er, 60er, 70er Jahren. Ja. Ich meine, gibt es ja immerhin heute noch, aber jetzt kommen wir zu einem Opfer, das wesentlich älter ist, und zwar am 12. Juli 1969 ist Kroll in die Wohnung des Hauses der 61-jährigen Maria Hedgen eingedrungen. Die wohnt in Hückeswagen. Dort hat er sie erwürgt, vergewaltigt in der Diele des Flurs und ja, das war dann halt mal die älteste, die wir bisher haben, also neben der 5-Jährigen, jetzt eine 61-Jährige, also dem war das Alter egal, Hauptsache der hat seinen Trieb, seine Befriedigung irgendwie gefunden und das ging dann auch weiter am 21. Mai 1970, da war es dann mal wieder ein kleines Kind, Jutta Rahn, 13 Jahre, wurde erwürgt, als sie vom Bahnhof der Nähe Breitscheid nach Hause ging, nachdem er seine Lust an ihr befriedigt hatte, warf er die erdrosselte Leiche achtlos in einen Straßengraben. Also er hat nicht immer seinen Kannibalismus ausgelebt, also irgendwie das Gesäß abgetrennt, die Schulter abgetrennt und andere Sachen. Also es wird gleich noch sehr, sehr widerlich. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Gesäß abgetrennt, aber es wird noch widerlicher. Es wird heute ja wieder etwas heftig. Der nächste Fall oder das nächste Opfer war 1976. Da vergewaltigte und erwürgte er in Dienstlake-Förde die 10 Jahre alte Karin Töpfer. Und die war auf dem Weg zur Schule. Also wir sehen wirklich, es geht vom Alter her eigentlich quer durch alle Altersschichten. Und es geht immer um Frauen oder um Mädchen. Das heißt also, Männer standen bei ihm eigentlich nicht auf der Liste, außer dieser Vorfall mit dem Pärchen, was er da. Aber ich denke, da war auch mehr das Interesse in der Frau, die er vielleicht haben wollte. Und der Mann musste halt auf Seite gebracht werden. Im Juli 76 fiel Kroll zu guter Letzt seiner eigenen Arroganz zum Opfer. Er hat sich sein nächstes Opfer in seiner eigenen Nachbarschaft in Lahr, einem Duisburger Vorort, gesucht. Das war die 4 Jahre alte Marion Kettner. Die war von einem Spielplatz verschwunden und die Polizei ging nun von Wohnung zu Wohnung, um allen Nachbarn Fragen zu stellen, wobei man ihr Kurioses über Kroll zu berichten wusste. Nachbarn erzählten, dass Kroll sie darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die obere Etagentoilette durch Eingeweide verstopft war. Diese Aussage bestätigt sich, als ein Installateur die Lunge eines Kindes sowie weitere Organe im Abflussrohr der Toilette sicherstellte. In Krolls Apartment fanden die Polizei bei ihrer darauffolgenden Durchsuchung im Gefrierschrank Plastiksäcke mit menschlichem Fleisch, und auf dem Herd köchelte in einem Topf zusammen mit Karotten und Kartoffeln eine kleine Kinderhand. Ich glaube, wir brauchen eine Pause an der Stelle, oder? Ja, das ist also, ich sagte ja, es wird noch schlimmer. Also wir reden von Eingeweiden, also sprich der Lunge eines Kindes. Also, und ihr habt gerade gehört, 4 Jahre war Marion Kettner damals. Und wir schauen uns einfach mal den Fall Marion Kettner an, da haben wir so ein bisschen mehr herausgefunden. Am 2. Juli 1976 wurde sie vermisst, die Duisburger Eheleute Kettner haben das halt der Polizei angezeigt. Mit ihrer Freundin war die Kleine am Nachmittag nur mal eben zum Spielen rausgegangen, das war halt so, aber 4 Jahre unbeaufsichtigt finde ich schon ein bisschen kritisch, ich meine... Ich habe auch eine kleine 4-jährige Tochter mal gehabt, jetzt ist sie 15, ich meine, dann war immer so klein. So alleine 4 Jahre draußen Straße spielen lassen, mache ich nicht, hätte ich nicht gemacht. Aber ja gut, aber das muss jeder selber wissen. Und sie sind auf den nahegelegenen Spielplatz gegangen alleine. Und das war halt in der Friesenstraße Duisburg-Lahr. Doch wenig später suchten die Eltern und Bekannten stundenlang vergeblich nach dem kleinen Kind. Auch die mit Hunden und Hubschraubern fahrenden Polizisten vermochten das blonde Mädchen nicht zu finden. In der Folge ergaben die polizeilichen Ermittlungen in Sachen des vermissten Kindes einige kleine Unregelmäßigkeiten. Im Nachbarhaus der Kettners auf der Friesenstraße 3 war seit 3 Tagen eines der Etagenklos verstopft. Hat Klaus ja gerade berichtet, warum das so ist. Den beiden Polizeibeamten, die zuvor vergeblich auf der Suche nach Marion Tür um Tür abzuklappern unterwegs waren, erzählte ein Hausbewohner, seinen Nachbarn, wie gerade schon gehört, dass Joachim Kroll ihn darum gebeten habe, das Klo vorerst nicht mehr zu benutzen. Ich habe geschlachtet, und zwar ein Kaninchen, sagte Kroll dem Nachbarn. Versehentlich habe ich wohl mit den Innereien das Klo verstopft. Der Klempner, den die Beamten riefen, fanden heraus, dass letzteres wohl die Wahrheit war. Ja, die Wahrheit war, dass er das Klo mit Innereien verstopft hat, aber die traurige Wahrheit ist auch, dass es kein Kaninchen war. Im Abort waren Eingeweide, die Eingeweide eines kleinen Menschen höchst vermutlich. Darauf angesprochen lud Kroll die Polizei zur Begehung seiner Wohnung ein. Sehen Sie doch mal in der Tiefkühltruhe nach, schlug er in seiner Dachgeschosswohnung vor. Tatsächlich liegen in der Truhe Stücke von gefrorenem Menschenfleisch, abgepackt in Plastiktüten und, wie wir schon gesagt haben, in einem Kochtopf, der auf dem Ofen steht, befindet sich eine Brühe von Möhren und Kartoffeln, so wie dieser kleinen Menschenhand. Davon gibt es sogar ein Foto, das ist aber ausgegraut an den schrecklichen Stellen. Unverzüglich nimmt natürlich der Kommissar vom Dienst Kroll wegen Mordsverdachtes fest. Und hier würde ich sagen, erleben wir was wir schon bei anderen Serienmördern auch erlebt haben, dass die aus irgendeinem Grund so hochmütig werden und eigentlich die Polizei quasi mit der Nase draufstoßen, was sie eigentlich da tun, oder? Ja, wir haben ja am Anfang gesagt, er hat das 20 Jahre lang durchgezogen. Ja. Ich kann mich jetzt, ich müsste überlegen, hatten wir einen Fall, wo ein Serienmörder oder überhaupt ein, das ist ja dann Serienmörder, wo ein Serienmörder 20 Jahre ungesehen, also da sein Tun machen konnte? Ich weiß es nicht, aber vielleicht haben wir auch einfach nur nicht gerechnet, vielleicht waren es auch wirklich so viele Jahre, aber wie du schon sagst, das sind dann natürlich irgendwie so, ja, Momente, wo sie denken, sie fühlen sich unwahrscheinlich sicher. Oder ich bin jetzt kein Psychologe, deswegen wäre es ja mal interessant, mal sich mit so einem Psychologen zu unterhalten. Wir haben ja mittlerweile ganz, ganz viele Psychologen, die uns mal Twitter folgen. Könnt uns ja mal verraten, warum. Brauchen wir Hilfe? Nein, aber es wäre ja mal wirklich interessant zu wissen, ob solche Menschen, die solche Taten durchführen, dann halt irgendwann auch mal so ein, ich sag mal, Mitteilungsbedürfnis haben, weil im Endeffekt, sie müssen sich dann ja im Klaren sein, dann ist Schluss. Dann geht's nicht weiter. Dann werde ich verhaftet und verurteilt. Ja, genau. Ist das dieser Wunsch danach, entdeckt zu werden oder bestraft zu werden, um damit vielleicht auch selber aufhören zu können? Das wäre so meine Frage irgendwie. Oder warum mache ich das, ne? Oder will ich den, sag ich mal, kurzzeitigen Fame haben? Dann, dass es doch irgendwo so ist, das, was im Geheimen ist, dass es endlich dann rauskommt, damit man irgendwie diesen, ja, was haben die dann, ihre ein, zwei Wochen, wo sie dann in der Presse mal sind. Das, ja, das wäre mal interessant. Vielleicht müssen wir mal so eine Call-In-Show machen, wo man das mal diskutiert mit Leuten. Dann müssen wir mal nochmal reden dann. Ja, ich sag ja, also ja. Psychologen haben ja einige bei Twitter. Ja, klar, genau. Ja. Traumwunsch Lydia Beneker, aber die ist so viel unterwegs. Die ist wahrscheinlich für sowas gar nicht zu haben. Aber ja, vielleicht hat ja irgendwer Kontakt oder einer unserer Hörer hat einfach mal Lust, uns vielleicht mal einen Einblick in die Psyche solcher kranken Leute zu geben. Wir haben das Ganze jetzt so ein bisschen entschärft oder ich weiß nicht, ob es Klaus entschärft hat, ob es da direkte Aufzeichnungen zu gibt. Wir kommen nämlich zu den Verhören und der Gerichtsverhandlung. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es entschärft, weil alles andere könnt ihr euch, im Netz gibt es viel Informationen, das könnt ihr euch selber angucken. Das, also mir war es teilweise zu heftig, was an Bildern so im Netz rumfliegt. Ja, aber Thema. Auch jetzt die Information. Ja. Es geht nämlich um den Tod von Maren Kettner, 4 Jahre gerade gehört. Am 4. Juli 1976 schilderte der 43-jährige Joachim Kroll zwei Vernehmungsbeamten, wie er Maren Kettner zu Tode quält, getötet hat, ausgeschlachtet hat. Mehr Details haben wir jetzt hier nicht, werden wir auch nicht preisgeben. Wer da gerne mehr Informationen zu haben möchte, kann das gerne, wie Klaus gerade sagt, im Internet finden. Während der unauffällige Mann ruhig und leise das Unfassbare berichtete, versammelten sich vor seinem Wohnhaus eine Menschenmenge. Alle stehen sie unter Schock, entsetzt bei den Frauen. Die Männer lassen Lynch-Justizabsichten erkennen. Boah, ist ja meistens so, ich bring dich um, ich schneide dir was ab und keine Ahnung, wie das dann so ist. Ich meine, habe ich ja gesagt, also auch solche Leute, wenn die im Gefängnis sind, die haben, glaube ich, nicht viel zu lachen, so Vergewaltiger und Leute, die Kinder missbraucht haben und ähnlich ist es dann halt auch bei solchen Leuten, die sich da vor so einem Haus versammeln. Diesweilen gesteht der Täter in den Räumen der Polizei, wie er Maren in seine Mansarde lockte, wie er versucht hat, sich an ihr zu vergehen, wie sie schrie und sich wehrte, weswegen er sie schließlich erwürgt hat und wie Kroll anschließend, so waren seine Worte, wissen wollte, wie ein Mensch von innen aussieht und wie er schmeckt. Auf einmal wird der zuvor polizeiliche, nicht in Erscheinung getrennte Hilfsarbeiter für Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Fall von Kannibalismus, wie er in der deutschen Kriminalgeschichte nur wenige Beispiele hatte. Wir erinnern uns an Jürgen Bartsch, ich weiß jetzt nicht, zeitlicher Ablauf, das war ja auch 70er Jahre. Ich weiß nicht, ob Joachim Kroll war, glaube ich, der war jetzt vorher, glaube ich, oder gleichzeitig. Also ja, müsst ihr mal gucken. Ist auf jeden Fall auch Jürgen Bartsch ist in diesem Skript bei uns oder in dem Shownotes ist verlinkt, da könnt ihr doch mal die Jahreszahlen so ein bisschen vergleichen, wie das gelaufen ist. Ja, aber. Das ja, wir haben schon einige von diesen Kandidaten, auch der Onkel Dahlke, ne? Mhm. Der ja auch in die Richtung ging. Ja, Marion Kettner wird wenige Tage nach Aufdeckung der Taten dann beigesetzt. Hunderte von Trauernden nahmen Anteil an ihrem letzten Weg. Der Pfarrer Dietrich Chor aus Lahr spricht die letzten Worte. Den Mord an der 4-Jährigen bezeichnet er als die Tat eines vom Teufel besessenen Menschen. Zu dieser Zeit lässt das Bundeskriminalamt offiziell verlauten, dass gemäß seiner Schätzung jede Stunde 12 Kinder von Sittlichkeitsverbrechen missbraucht werden. Und der Vorsitzende Richter des Landesgerichts Mannheim, Rolf Wimmer, schreibt ein paar Wochen danach in einer Fachzeitschrift über Triebverbrecher: Es gibt unter ihnen unverbesserliche Kriminelle. Man muss sie für immer hinter Schloss und Riegel bringen, damit andere harmlose Menschen friedlich überleben können. Was wir hier sehen, ist, dass das also wirklich quer durch die Republik gegangen ist, auch dieser Fall, ne? Das heißt, wir sind ja eigentlich im Ruhrgebiet in Duisburg und selbst ein Richter in Mannheim, was ja nur doch ein Stück weit weg ist, beschäftigt sich mit diesem Fall. Ja. Das ist ja stellenweise auch heute noch so, dass ich Gerichtsmediziner, Psychologen mit solchen alten Fällen beschäftigen, weil sie wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch ähnliche Fälle haben. Das gehört halt wahrscheinlich zu diesen ermittlungstaktischen Gründen, wo wir nicht hinterblicken können, weil wir da nicht so die Einsicht haben. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, dass Joachim Kroll 2 Wochen lang täglich bis zu 9 Stunden im Verhörraum gesessen hat, da muss man sich also schon mal fragen, da braucht man dickes Fell erstmal als Täter und aber auch als jemand, der so einen Menschen verhört. Aber dann hätte ich bald gesagt, wir sind hier beim Stockholm-Syndrom. Der kriegt nämlich dann seine Pausen, wann er haben will, sagte der Staatsanwaltschaft. Und bald schon bedienen sich die Vernehmungsführer der Vertraulichkeit Krolls Wunsch und spielen dann mit ihm Skat. Und er kriegt dann halt auch sein Lieblingsessen. Also man versucht, sein Vertrauen zu gewinnen. Und in der Zubereitung von Reibekuchen und Rübenkraut spannte die Kripo die Frau eines Beamten dann noch mit ein. Also die hat dann das Essen für ihn gekocht. Was sagte der? Er kriegt sein Lieblingsessen. Und in einer Untersuchungshaft ist Kroll guten Mutes, dass man ihn bald wieder nach Hause lässt, nachdem man ihn einer Operation durchgeführt hat, die in Zukunft ihn für Frauen harmlos macht. Das sind so die Geschichten, wenn man an früher zurückdenkt. Es gab ja früher so Sanatorien. Ja, da hat man den Leuten, ich sag mal so krass, ja, den Kopf aufgeschnitten und hat dann einfach mal guckt, ich sag mal, wo der Kaspar gesessen hat, um ihn da rauszuholen. Aber ja, man kann in so Menschen natürlich nicht reingucken. Und ja, aber um Vertrauen zu kriegen, hat man das dann halt so gemacht. Also jetzt ist jetzt nicht das Stockholm-Syndrom, aber eine Art und Weise. Also beim Stockholm-Syndrom, da wird man ja irgendwie vom Täter halt irgendwie gefangen und ist halt fasziniert von ihm. Aber das war, glaube ich, hier ermittlungstaktisch einfach so, dass sie das einfach versucht haben, das Vertrauen zu gewinnen. Ja, man hat ihn halt versucht, gut zu behandeln und scheinbar muss er eine Art gehabt haben, dass, so wie es da auch steht, dass die Kripo-Beamten wirklich auch durchaus darum bemüht waren, ein gutes Verhältnis zu ihm aufzubauen. Ich meine, er hat die Taten ja gestanden letztendlich. Und das mit der Operation, das fand ich auch nochmal interessant, dass er auch davon spricht, also dass er davon ausgeht, man könnte ihn ja operieren, dass also dieser Trieb dann weg wäre und dann würde er freikommen. Auch hier wieder erstaunlicherweise diese Analogie zum Jürgen Bartsch, der ja auch gesagt hat, okay, dann unterziehe ich mich einer Operation. Und dann komme ich vielleicht aus der Psychiatrie dann raus. Ne? Da haben wir den Fall ja auch gehabt. Der hat ja dann geheiratet damals und der ist ja dann bei der Operation dann verstorben damals. Also ja, aber wie gesagt, ich habe ja gerade, ja. Also ich meine, ich habe jetzt eben so aus Spaß gesagt, ja, mach den Kopf auf und guck mal da, wo der Kasper sitzt, sage ich jetzt mal. Aber ja, was willst du den Leuten da wegnehmen? Also ich meine, wenn man heute Operationen am offenen Gehirn macht oder so, das wird ja, glaube ich, ich habe mich einen Tag mit einem darüber unterhalten, also der war mal bei so einer Operation dabei. Das wird ja stellenweise bei vollem Bewusstsein gemacht. Die sind ja nur irgendwie so betäubt. Die müssen ja immer wieder mal ein Augenzwinkern, Finger heben. Also da wird dann halt einfach mal geguckt, dass man da halt nicht irgendwie was falsch macht. Aber du kannst ja nicht einmal Kopf machen. Man kann sagen, so, da ist das Schlechte. Da ist dein Kasper, ja. Der muss weg. Ja gut, ich verstehe das so, weil er sagt ja, eine Operation durchgeführt, die ihn in Zukunft für Frauen harmlos macht. Es ist nicht gesagt, dass da unbedingt das Gehirn gemeint ist an der Stelle. Bartschwold hat ja auch gesagt, er hätte gern diese Zwangskastration in erster Linie. Dass ja, aber einfach, ne? Dass einfach das biologisch nicht mehr möglich ist und den Rest mit Medikamenten. Aber wie gesagt, das können wir nicht auflösen. Sagen, also, da sind wir zu blank. Sicherlich kann man da eine Sterilisation oder was weiß ich, da einen Vollcut machen. Ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft dann damals. Ich auch nicht. Aber der hat ja dann immer noch seinen Trieb, seinen Kannibalismus. Das ist ja das Problem, wenn er jetzt einfach sagt, okay, ich kann die jetzt nicht mehr missbrauchen, ich töte trotzdem. Ich meine, wir nehmen jetzt, was weiß ich, hier den Dings da von Rotenburg da, der hat ja auch keine Sexualhandlung gehabt oder... Ja. Gut, Film ist jetzt zwar schlecht, aber ist halt einer der bekanntesten Sachen. Hannibal Lecter, der hat ja auch einfach die Leute auseinandergeschraubt und gebaut und einfach gegessen. Das kriegst du natürlich mit so einer Operation auch nicht weg. Sicherlich, klar, Aussage, Frauen nicht mehr weh zu tun durch Vergewaltigung ist richtig, aber ja, aber wie gesagt, das sind dann Sachen, wo man sich halt mit Medizinern und Psychologen mal gerne drüber unterhalten kann. Und letzten Endes waren das ja nur die Hoffnungen, die Kroll für sich selber so hatte. Ich glaube, dass niemand in dem Ermittlungsteam da überhaupt einen Gedanken dran verschwendet hat, weil weiter geht's nämlich dann eigentlich tatsächlich mit der harten Realität. Und die fand für Kroll statt am Freitag, dem 5. Oktober 1979 gegen 9 Uhr. Der Justizwachmeister führte Joachim Kroll in den Saal 201 des Duisburger Landesgerichts. Er hat die Jacke seines beigefarbenen Sakkos ins Gesicht gezogen. Nur die Mitte seiner hohen Stirn lugt zwischen den Revers hervor. 7 Minuten lang muss der regungslos auf der Anklagebank sitzende Angeklagte ein Blitzlichtgewitter über sich ergehen lassen. Erst dann wird die vorläufig auf 5 Monate angesetzte Verhandlung eröffnet. Ein versuchter und 8 vollendete Morde werden Kroll zur Last gelegt. Nach 142 Verhandlungstagen wird dann 2,5 Jahre später, am 8. April 1982, das Urteil gesprochen. 9-mal lebenslänglich. Tjo. Ja. Und das ist dann auch, sage ich mal, das Ende des Falls. Also ihr habt das ein oder andere Detail mitbekommen. Im Netz steht wesentlich mehr. Wir wissen schon immer, der eine oder andere sagt, ich schalte dann ab oder ich kann mir das nicht antun. Und es ist schon furchtbar, was da passiert ist und oder schlimm und krank. Ich weiß nicht, wie ich sowas bezeichnen soll. Und wir haben halt einfach mal gesagt, wir nehmen mal wieder einen Fall, wo der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen wieder drüber sprechen kann. Letzte Woche habe ich persönlich eigentlich gesagt, ich fand den Fall, dachte ich so, das ist ja gar nicht so unser Stil, sehr unblutig, aber auch der Fall ist sehr gut angekommen. Also ja, und diese Woche ist Klaus meinem Wunsch mal nachgekommen, wir nehmen mal wieder was Blutiges. Ich war ja bei Klaus zu Besuch und ich glaube, es wird denn in der nächsten Zeit dann doch das ein oder andere Mal wieder blutig werden. Wir haben da das ein oder andere Thema rausgesucht und ja, das ist dann auch nichts für schwache Nerven. Und wie gesagt, an dieser Stelle ist der Fall von uns abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob Klaus noch was sagen will. Ansonsten muss Klaus dann nämlich mit dem Krimi-Rätsel weitermachen. Ja, ich hätte zu dem Fall abschließend noch die Information, dass Joachim Kroll, also der Menschenfresser von Duisburg, am 1. Juli 1991 an einem Herzinfarkt in der JVA Rheinbach gestorben ist. Das heißt, dieser Fall ist dann mehr wie abgeschlossen an der Stelle. Mhm. Ja. Das heißt, der ist nicht wieder in Freiheit gekommen. Ja, ich sage es jetzt mal ganz platt und das ist auch richtig so. Ja, mir fällt mir dazu nicht ein, abschließend. Jo, dann sollten wir mit, ich weiß gar nicht, war es ein harmloses Krimi-Rätsel oder nicht so? Nö, das Krimi-Rätsel passt sogar zu dem Fall, auch weil auch da geht's um Kannibalismus. Das war ja so, jetzt muss ich mal eben schauen. Die Überschrift war ja tragischer Trip und die Unterschrift war, der Mammon lockte 6 in die Kälte und nur einer kehrte zurück. Und die richtige Lösung haben rausgefunden der Herr Alzheimer, die Christina und die Bulli. Und zwar geht es hier um den Fall des Alfred G. Packer. Und ich habe mir rausgesucht einen Kommentar dazu mit der richtigen Lösung von dem Herrn Alzheimer. Der sagt nämlich dazu: Hallo. Diesmal hatte ich wieder Zeit, um das Krimi-Rätsel zu lösen. Dank Google und Wikipedia ging es auch recht fix. Es handelt sich hierbei um Alfred G. Packer. Im Winter 1874 brach eine Gruppe von Goldsuchern auf, um in den San Juan Mountains zu schürfen. Die Gruppe verirrte sich und wurde eingeschneit. 65 Tage später kam Alfred G. Packer alleine wieder zurück. Er hatte seine Kameraden alle verspeist. Ihm wurde wegen Kannibalismus der Prozess gemacht, konnte aber der Haft entkommen und 9 Jahre später wurde er wieder gefasst und kam für 40 Jahre ins Gefängnis. Gerüchten zufolge soll er seine letzten Lebensjahre als standhafter Vegetarier verbracht haben. Schöne Grüße, Tobias. Und das ist genau die richtige Lösung. Genauso hätte ich es auch gesagt. Ja, wie gesagt, Christina und die Bulli haben eine Lösung geschrieben. Die Christina hat noch einen Kommentar geschrieben, da würde ich gerne mal drauf eingehen. Sie ist nochmal auf den letzten Fall eingegangen und war sich ziemlich sicher, dass sie schon mal was Ähnliches gehört hatte. Und in der 6. Staffel von der American Horror Story gibt es wohl einen ähnlichen Fall. Da ist es allerdings viel blutiger zur Sache gegangen. Da haben zwei Krankenschwestern auf der Suche nach Geistern ihr 6. Opfer, um das Wort Mörder zu vervollständigen. Also wir hatten ja gesagt, dass die die Namen der Toten da mit dem Wort Mörder vervollständigen wollten. Ganzen Kommentar könnt ihr dann nochmal nachlesen zur letzten Folge. Gab nicht so viele Lösungen, war vielleicht auch für den einen oder anderen nicht so einfach oder ist es auch Urlaubszeit, aber ich freue mich auf ein weiteres neues Krimi-Rätsel. Hast du denn eins am Start, Klaus? Ich habe ein Krimi-Rätsel am Start, ja, und diesmal geht es nicht um Mord, das sage ich vorab, sondern es geht um ein anderes Verbrechen, aber ich glaube, ihr könnt das rausfinden. Und zwar ist die Überschrift »Der Ruf der Heimat«. Und dann geht's weiter. Obwohl sie 2 Jahre in einem schmutzigen Loch verbracht hatte, lächelte sie noch immer, als sie zurückkehrte. Okay. Also wie gesagt, es ist diesmal kein Mord. Es ist ein anderes, aber trotzdem ein Kapitalverbrechen. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Bin ich gespannt. Wie gesagt, Angebot steht immer. Schreibt mich auf Twitter an oder schreibt den Face of Death Account an, unsere Schattenredaktion. Mit Ja-Nein-Fragen sind wir immer gerne bereit, da zu unterstützen, um das Rätsel zu lösen. Ja, wir haben noch ein paar Kommentare zu älteren Folgen. Die hast du hier mit aufgenommen. Wollen wir die auch noch kurz mit aufnehmen? Ja, ich würde ganz gerne auf eine Sache noch eingehen und zwar nochmal zur Folge 30, also Requiem nochmal über die Exorzismus-Folge, weil da kam ja bei uns im Chat die Frage von unserem Hörer Johnny. Der hat uns damals erzählt, dass er irgendwie als Kind für 6 Wochen zur Kur im Allgäu war und die Anstalt wurde damals von Nonnen geführt. Und er findet das gruselig, weil genau zu der Zeit auch die Anneliese Michels da exhumiert worden ist damals. Und da war ja auch eine Nonne, die angeblich eine Vision gehabt hat im Allgäu. Und das finde ich ganz toll, dass daraufhin der Herr Alzheimer, ein anderer Hörer, dann geantwortet hat und hat ihm geschrieben, hallo Johnny, ich habe mich jetzt ein wenig durchgeklickt und bin auf Folgendes gestoßen, eine Karmeliternonne aus dem Allgäu hatte angeblich Botschaften von Anneliese Michel aus dem Jenseits erhalten. Und dazu gibt es einen Link zu einem PDF. Das heißt, wenn es noch Menschen gibt wie mich, die dieser Fall noch nicht so ganz losgelassen hat, schaut da mal rein, liest euch das mal durch. Es ist spannend. Also das geht tatsächlich noch weiter, diese ganze Geschichte. Er schreibt natürlich richtigerweise, ob das alles seine Richtigkeit hat. Das können wir natürlich nicht nachprüfen. Aber ich möchte sagen, an der Stelle vielen lieben Dank, Herr Alzheimer, dass du dir da die Mühe gemacht hast, für den Johnny ein bisschen zu recherchieren und da eine Antwort zu finden. Also das freut mich. Das finde ich gut, wenn die Community hier, hätte ich beinahe gesagt, die Face-of-Death-Community miteinander dann so Sachen sogar anfängt aufzuklären. Aber das gefällt mir richtig gut. Ja, und wir haben noch einen Kommentar zu einer noch älteren Folge, und zwar zur 26, das war unsere Ostersonderfolge. Zum Hinterkaifack sagt der Nick, hallo ihr beiden, ihr habt in dieser Folge ja gemutmaßt, dass heutzutage keine Spiritisten mehr zur Verbrechensverfolgung eingesetzt werden. Leider stimmt das nicht ganz. Bei den sogenannten Dönermorden, heute wissen wir, dass es sich um den NSA-Hintergrund handelte, wurden auch Hellseher aktiv von den deutschen Behörden der Gegenwart in den Ermittlungen eingeschlossen. Auch darüber hinaus scheint das hin und wieder zu passieren. Schwer nachzuvollziehen, aber wahr. Also wir sind heute wieder spirituell, Exorzismus. Also es ist, wenn man scheinbar nicht mehr weiter weiß, ja, dann wird auch mal, wie wir erst gedacht haben, damals wurde ein Hellseher eingesetzt, aber heutzutage ist es dann scheinbar auch so, dass dort auch noch Hellseher eingesetzt werden. Aber Dazu könnten wir dann ja auch noch mal ein Interview mit einem Kripo-Beamten führen. Also, kommt, also da können wir mal fragen, ob ihr da hier so ein Uri Geller oder so ein Löffelverbieger da am Start habt oder keine Ahnung oder ich weiß es nicht. Aber vielen Dank für den Kommentar. Also ja, auch das ist schön, dass man uns da also auch unterstützt. Wir wissen ja auch nicht alles und wir recherchieren ja auch nur. Vielleicht sind wir dann halt auch einfach mal auf den falschen Seiten oder kriegen auch nicht immer Informationen. Ja, also mich freut das auch, dass hier die alten Folgen auch noch kommentiert werden. Und ja, wie ihr seht, wir schauen auch rein, wenn was kommt zu den Sachen. Wir sehen ja auch die Downloads. Also genau, die alten Folgen werden ja auch noch immer runtergeladen. Ja, also irgendwann hat ja die Schattenreaktion ganz stolz gesagt, oh, die erste Folge der beiden hat jetzt die 2000er-Grenze erreicht. Mittlerweile sind es aber auch schon wieder 60 mehr. Also es kommen immer wieder noch neue Hörer dazu. Und ja, deswegen. Das ist toll, ja. Deswegen freut es uns halt auch, wenn ihr das ältere Folgen kommentiert und uns auch Kommentare schickt oder Audiokommentare. Gerne, wie gesagt, mit spooky Musik. Und ja, wenn ihr was gewinnen wollt, iTunes-Kommentare für diese Verlosung und beim nächsten Mal geht alles umsonst. Naja, umsonst wird es nicht. Also es kostet vielleicht den einen oder anderen kleinen Taler, aber nicht, der geht nicht in unsere Tasche. Ja, aber dann lasst euch überraschen. Genau, aber es wird apfelfrei. Das wird apfelfrei. Ja, genau. Aber es wird ein Double Future. Ja, auf jeden Fall. Es ist also wirklich toll, was so auch auf dem Blog so abgeht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht Spaß. Ja, dann können wir an dieser Stelle sagen, dass der Fall zu Ende ist. Die Schattenredaktion, die schreibt nämlich schon ganz wild bei uns hier in den Chat rein. Sie möchte gerne einen Tweet rausjagen und deswegen sage ich mal wieder, Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf einen weiteren Podcast in 2 Wochen und sage an dieser Stelle tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Da schließe ich mich natürlich an und wie immer, ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case closed.